Bring mich nicht dazu, deine Bitch und ich im Hyatt auf dem King-Size-Bed. Bring mich nicht dazu. Bring mich nicht dazu, dass ich hier ein zweites Prepaid Handy hol für Cheat-Days. Bring mich nicht dazu. Bring mich nicht dazu, 20 Mann auf deinem Live-Gig zahlen keinen Eintritt. Bring mich nicht dazu. Bring mich nicht dazu, dass du hier auf allen Vieren läufst und du machst ein Tiergeräusch. Bring mich nicht dazu. Yeah. Zeig uns mal, wie schön du bangen kannst, du Campanero. Backstage auf der Awardshow, frag Matteo. True Story, wenn du willst, frag Olli Pocher, James Blunt. Eingesperrt, Panic Room, Jordy Foster. Ich bleib mit der Family wie Donnie Brasco. Und irgendwer macht immer einen auf Johnny Bravo. Jeder von uns Gentleman. Wir knechten dich nicht öffentlich, nur vor der Handycam. Du bist Clark Kent, Bruce Wayne, Bruce Banner. Arafat am Handy, du bist bleich wie Blutspender. Muss dich in der Stadt verstecken wie ein Schulschwänzer. Alles Instagram, wannabe, Models, Zooländer. Connections bis in alle Bundesländer. EGJ, wir sind immer noch die Hundefänger. Ich mach ein A-Promi zu nem Labrador. Sowas nenn ich Kunst, das ist Art of War. Bring mich nicht dazu, deine Bitch und ich im Hyatt auf dem King-Size-Bed. Bring mich nicht dazu. Bring mich nicht dazu, dass ich hier ein zweites Prepaid-Handy hol für Cheat-Days. Bring mich nicht dazu. Bring mich nicht dazu, 20 Mann auf deinem Live-Gig zahlen keinen Eintritt. Bring mich nicht dazu. Bring mich nicht dazu, dass du hier auf allen Vieren läufst und du machst ein Tiergeräusch. Bring mich nicht dazu. Ich hab keine Zeit für deinen Twitter-Beef. Treffe deine Frau zum Frühstück bei Tiffany. Ich sah an ihren Snaps, sie hat Langeweile. Und das Emoji mit der Flamme reichte. Du gibst ein letztes Sample für sie, so wie ein Chippendale. Doch ich kann sie fernsteuern, wie ich will, Mr. Grey. Wenn du kurz im Bad bist, zeigt sie sich per FaceTime. Du bist auch Rapper, aber das hier ist nicht 8 Mile. Zeigst du Zähne wie ein Haifisch, stürm ich keine Live-Gigs. Sondern mache deine Frau zu einer meiner Side-Chicks. Spitze unterm Trenchcoat, Controller, Nintendo. Kauf ihr ein Collier, nur um sie anzuketten, Django. Du kriegst mich nie mehr aus hier raus wie Excalibur. Sie ist nicht beim Pilates-Kurs, sie ist mit der Hand in meiner Hose in der Umkleide Prada-Store. Fick ich sie, fick ich dich. Bring mich nicht dazu, deine Bitch und ich im Hyatt auf dem King-Size-Bed. Bring mich nicht dazu. Bring mich nicht dazu, dass ich hier ein zweites Prepaid-Handy hol für Cheat-Days. Bring mich nicht dazu. Bring mich nicht dazu, 20 Mann auf deinem Live-Gig zahlen keinen Eintritt. Bring mich nicht dazu. Bring mich nicht dazu, dass du hier auf allen Vieren läufst und du machst ein Tiergeräusch. Bring mich nicht dazu.